Menschheit, wir brechen auf. Voran, voran. Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Fahne. Deutscher Stolz wurde nicht verkannt. Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Fahne. Drum wurde sie verbannt. Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Fahne. Deutscher Stolz wurde nicht verkannt. Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Fahne. Deutsche Reichskriegsflagge, die wird bald für